Das Wolkenproblem. Ein paar Jahre lang lief es für das Dorf richtig gut. Auf den nahen Feldern wuchs tonnenweise Weizen. Es gab mehr als genug zu essen. Aber zwischendurch folgten immer auch schwierige Jahre. Wenn ein Dorfmädchen einem Mädchen aus einer umherziehenden Jäger- und Sammlergruppe begegnete, hatte sie jede Menge haarsträubende Geschichten auf Lager. »Hallo«, sagte das umherziehende Mädchen. »Meine Leute nennen mich Schwalbe, weil ich ständig unterwegs bin, wie ein Zugvogel.« »Ich heiße Weizi, nach meiner Ur-Urgroßmutter. Ich lebe im Dorf.« »Und? Wie ist das Dorfleben so?« erkundigte sich Schwalbe. »Schwierig. Dieses Jahr stand mehr Weizen denn je auf unseren Feldern. Unglaublich. Und dann ist mir vor 2 Monaten direkt vor der Ernte ein brauner Punkt an einem der Halme aufgefallen.« »Ein brauner Punkt? Was ist daran so schlimm?« »Ich habe auch an nichts Schlimmes gedacht«, antwortete Weizi. »Aber eine Woche später waren es schon viele braune Punkte an vielen Halmen. Ich habe es meinen Eltern erzählt, aber die wussten auch nicht, was zu tun war. Nach einer weiteren Woche waren die braunen Punkte überall. Alles war voll davon. Und dann ist fast der ganze Weizen eingegangen. Jetzt haben wir nicht genug zu essen. Deshalb bin ich hier. Ich dachte, ich finde vielleicht ein paar Pilze und Früchte. Ich sterbe vor Hunger.« »Passiert das oft? Ich meine, die Sache mit den braunen Punkten?« »Nein, das hatten wir zum ersten Mal. Aber wir hatten andere Probleme. Vor 3 Jahren, als der Weizen gerade reif war, bin ich morgens von einem komischen Geräusch aufgewacht. So etwas hatte ich noch nie gehört. Ein seltsames Brummen. Ich bin rausgelaufen und habe die Sonne kaum gesehen. Der Himmel war schwarz vor Heuschrecken. Wir haben versucht, sie zu verscheuchen, haben gebrüllt und in die Hände geklatscht, aber es kamen immer mehr. Sie haben fast den ganzen Weizen aufgefressen. Das war echt ein schlimmes Jahr.« »Ach, das ist ja furchtbar.« »Zum Glück ist es nur einmal passiert. Zumindest ich hab's nur einmal erlebt. Aber mein Opa sagt, es kommt ungefähr alle 20 Jahre vor. Allerdings erzählt er gerne Gruselgeschichten. Keine Ahnung, ob ich ihm das glauben soll. Es gibt übrigens noch etwas Schlimmeres als braune Punkte und Heuschrecken. Und das ist, wenn die Wolken nicht kommen. Dann gibt's nämlich keinen Regen. Die Flüsse trocknen aus und es fließt kein Wasser in den Bewässerungsgraben. Dann rennen wir mit Wasserbehältern herum und versuchen, die Felder irgendwie feucht zu halten. Aber das funktioniert nicht richtig. Jedenfalls wächst in solchen Jahren kaum Weizen und wir müssen wieder hungern.« Die Bewohner des Dorfes hatten ein großes Problem. In guten Jahren gab es reichlich zu essen, aber sobald Dürren, Krankheiten oder Heuschrecken ihren Weizen heimsuchten, litten sie Hunger. Und anders als die Jäger und Sammler konnten sie nicht einfach in ein anderes Tal weiterziehen. Deshalb gingen sie zum Geisterbeschwörer und fragten ihn um Rat. Der Geisterbeschwörer zog sich für 7 Tage in seine Höhle zurück, verlängerte um weitere 7 Tage und dann nochmal um 7 Tage, bevor er schließlich mit einer Antwort herauskam. Als Weizi Schwalbe das nächste Mal traf, hatte sie brandheiße Neuigkeiten.